Akt 2, Szene 2. Schneiders sind in Erichs Zimmer. Was für eine Unordnung! Herr Schneider nimmt einige Blätter Papier vom Schreibtisch. Er macht die Schublade auf. Mangelhaft? Das ist eine Mathearbeit. Er hat eine 5 in Mathe und hat mir nichts gesagt? Hans, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt Spuren finden. Guck, da ist sein Stundenplan. Freitags hat er Französisch, Englisch und Geographie. Sind seine Bücher da? Französisch, Geschichte, Naturwissenschaften, Geographie. Herr Schneider fährt mit dem Finger über die Bücher. Es fehlt das Englisch und das Mathebuch. Das ist komisch. Und seine Kleider? Guck mal in den Schrank. Frau Schneider öffnet die Schranktür und guckt sich die Kleider an. Kommissar Gandolf kommt. Er ruft laut. Ist da jemand? Herr Schneider. Ach, da sind Sie ja endlich, Herr Kommissar. Kommen Sie rein. Schauen Sie, das ist ganz schrecklich. Eine Lösegeldforderung. Ich habe das vor der Haustür gefunden. Kommissar Gandolf bleibt stehen. Er nimmt das Stück Papier in die Hand. Das ist komisch. Die Schrift ist ganz verwischt. Man kann nur ein paar Wörter entziffern. Fehlt etwas aus Erichs Zimmer? Nein, es fehlt nichts. Kommen Sie und schauen Sie selbst. Kommissar Gandolf geht in Erichs Zimmer und guckt sich um. Na klar, Erich schwärmt für schnelle Autos und Rockmusik. Ja, das ist wahr. Er liest Autozeitschriften, er schaut sich alle Formel-1-Rennen im Fernsehen an. Er sammelt auch Autogramme von den Piloten. Aber das ist doch gar nicht so wichtig. Man hat ihn entführt. Wir müssen etwas tun. Kommissar Gandolf antwortet nicht. Er schaut sich die Poster an, eins nach dem anderen, dann die Bücher im Regal. Er kratzt sich am Kinn, er schaut wieder den Zettel an, dann die Fotos, die Bücher. Das ist ja komisch.